ist denn der, der tot war und den wir dann lebendig gemacht und dem wir ein Licht gegeben haben, worin er unter den Menschen geht, wie einer, dessen Gleichnis das jemandes ist, der sich in Finsternissen befindet, aus denen er nicht herauskommen kann, so ist den Ungläubigen ausgeschmückt, was sie zu tun pflegten.